Der vorzeitliche Wald bildet zwar ein geringfügig weniger vielgestaltiges Bild als die heutigen Wälder Mittel- und Südamerikas, aber angesichts der geologischen Vorgänge, darunter die Hebung der Anden vor 55 bis 40 Millionen Jahren und der Klimaveränderungen, mit Schwankungen zwischen Phasen, die im Vergleich zur Gegenwart wärmer und kühler waren, die sich in der Folgezeit abspielten, sind sie höchst eindrucksvoll. In Cerrejón erkennen wir die Ursprünge der modernen tropischen Wälder, wie sie uns heute rund um die Welt begegnen. Entstanden sind sie 50 Millionen Jahre bevor unsere ersten hominiden Vorfahren auf der Bildfläche erschienen. Die Pflanzengesellschaften veränderten sich zwar geringfügig, wobei ihre Verbreitungsgebiete wuchsen und schrumpften, aber sie überstanden wuchtige Umwälzungen und bedecken noch heute große Teile Nord- und Südamerikas, einschließlich des Amazonasbeckens. Nachdem ihre Evolutionsexperimente von wechselndem Erfolg gekrönt waren, hatten die Wälder des neuen Typs sich nun auf der Erde durchgesetzt und blieben bestehen. Aber damit war die Sache für Carlos und sein Team noch nicht zu Ende. Da die Funde aus der Cerrejón-Formation so bemerkenswert gut erhalten waren, konnte die Arbeitsgruppe sogar den Aufbau von Blättern in diesen urtümlichen Wäldern analysieren. Die Blätter hatten die gleiche Form, die man auch heute in den Regenwäldern der Neotropis findet. Sie waren groß und hatten glatte Ränder, ein Hinweis auf ähnlich warme, feuchte Bedingungen. Der Vergleich mit heutigen Blattformen ließ sogar darauf schließen, dass damals der Niederschlag bei über 2500 Millimetern im Jahr lag und auch die jährliche Durchschnittstemperatur mit über 29 Grad rund 2 Grad höher war als heute. Die Blätter waren selbst nach 60 Millionen Jahren noch so vollständig erhalten, dass Carlos und seine Kollegen die Bissspuren der Insekten analysieren konnten, die sich an diesen tropischen Leckerbissen gütlich getan hatten. Die Schäden zeigten, dass eine Vielfalt pflanzenfressender Insekten in den tropischen Wäldern herumwimmelte, aber wie bei den Pflanzen war ihre Artenvielfalt geringer als in dem Zoo der Lebewesen, die man heute an den Baumstämmen und auf dem Boden des Amazonas-Regenwaldes findet. Und schließlich zeugen die vorhandenen Fossilien von den Anfängen einer klassischen neotropischen Tiergesellschaft. Dazu gehörten unter anderem die Überreste einer heute ausgestorbenen Riesenschlange mit dem angsteinflößenden Namen Titanoboa. Dieses Monstrum war mit den heutigen Boa constrictor und Anaconda-Arten verwandt und hätte sich in dem im Amazonasbecken spielenden Horrorfilm Anaconda von Luis Llosa aus den 1990er Jahren vollkommen zu Hause gefühlt. Wie die großen Blätter, so lässt auch die beträchtliche Größe dieser Schlange, sie war fast 13 Meter lang, darauf schließen, dass es im Wald von Cerrejón geringfügig wärmer war als in den tropischen Regenwäldern des heutigen Südamerika. Schlangen sind nämlich wechselwarm oder ektotherm, das heißt, sie sind mit der Regulation ihrer Körperfunktionen vorwiegend auf Wärme aus der Umwelt angewiesen. Natürlich war Cerrejón nicht der einzige tropische Wald. Vor 56 Millionen Jahren, an der Grenze zwischen Paläozän und Eozän, waren solche Wälder mit den charakteristischen Pflanzenfamilien und Strukturen, die wir heute noch kennen, über die gesamten Tropen verbreitet. Und nicht nur das. Ähnliche megathermale Wälder erreichten zu jener Zeit die größte Ausdehnung in der gesamten Geschichte unseres Planeten. Sie waren unglaublich vielgestaltig und nicht immer tropisch im Sinne der Definition, die ich zu Beginn dieses Kapitels vorgenommen habe. Aber ganz gleich, ob wir uns in Nordamerika, Afrika, Südamerika, Australien, Asien oder Europa niedergelassen hätten.